schlagen den Takt fast so wie bei Monroes. Wann bist du ihr Lied im Kopf endlich los? Würde dich dein Vater sehen, wär er auf dich stolz? Wahrscheinlich nicht. Aber was soll's? Was du tust, ist niemals gut genug. Was du sagst, ist niemals wirklich klug. Doch du weißt, dein Tag, er kommt schon bald. Irgendwann, doch heute ist viel zu kalt. Viel zu kalt, viel zu kalt. Manchmal nachts träumst du wirres Zeug aus dem Kosovo, wenn du erwachst. Meistens braun in grau, doch wenigstens sind deine Pumas schön blau. Was du tust, ist niemals gut genug. Was du sagst, ist niemals wirklich klug. Doch du weißt, dein Tag, er kommt schon bald. Irgendwann, doch heute ist viel zu kalt. Und Hallilein steht darüber. Aha. Vor dem Stadion steht ein schwarzes Sportcoupé. Oder wäre dir ein Hammer lieber? Was du sagst, ist niemals wirklich klug.